Facebook-Chef Mark Zuckerberg gab sich in einer telefonischen Pressekonferenz zerknirscht. Man sei noch in einer sehr frühen Phase der Ermittlungen. Man könne deshalb noch nicht sagen, ob vertrauliche Informationen abgeschöpft worden seien. We're still in early phase of investigating this. We do not yet know if any private information was accessed that way. So wie es aussieht, haben die Hacker wohl keine privaten Nachrichten abgerufen oder etwas im Namen der betroffenen 50 Millionen Benutzer gepostet. Was sie aber gemacht haben, sie haben die Profildaten heruntergeladen, nämlich Name, Wohnort und Geschlecht. Am Dienstag, so der stellvertretende Produktechef von Facebook, Guy Rosen, habe man den Hack bemerkt. On Tuesday, we found that an attack was taking place against users on Facebook. Am Donnerstag dann habe das Unternehmen die Sicherheitslücke geschlossen, so Rosen. 50 million people were affected. 50 Millionen Nutzer sind betroffen, 40 Millionen weitere Mitglieder haben wir vorsichtshalber ausgeloggt, weil sie die gehackte Funktion im vergangenen Jahr genutzt haben. Where that vulnerability existed. Die Hacker hatten es auf die sogenannten Tokens abgesehen. Das sind digitale Schlüssel, die Facebook generiert, ohne dass man ein Passwort eingeben muss. Tausende andere Webseiten sowie Online-Shops nutzen den Login von Facebook. Vorteil? Nutzer müssen sich kein extra Passwort für die jeweilige Seite ausdenken. Nachteil? Ein Datendiebstahl bei Facebook. Und genau das ist passiert. Die Hacker haben einen Programmierfehler gefunden. Bis Donnerstag war es nämlich möglich, sein eigenes Facebook-Profil aus der Sicht eines anderen Nutzers anzusehen. Dazu wurde ein sogenannter Token generiert und auf dem jeweiligen Gerät abgespeichert. Und genau den haben die Angreifer gestohlen, gleich 50 Millionen Mal. Guy Rosen von Facebook. This is a very serious thing and we are investing a lot. Das ist eine sehr ernste Sache. Wir investieren viel in die Sicherheit. Sie hat für uns oberste Priorität. Wir haben unser Personal von 10.000 Mitarbeitern in diesem Bereich auf 20.000 aufgestockt. Es gibt viel Gutes bei Facebook, es gibt aber auch Missbrauch. Es liegt in unserer Verantwortung, die Sicherheit unserer Nutzerkonten zu gewährleisten. Facebook betont, das eigene Passwort sei nach wie vor sicher. Die betreffende Funktion im Profil habe man abgeschaltet. Auch habe man bisher noch keinerlei Hinweise darauf, dass die Hacker die Tokens verwendet haben, um beispielsweise bei Online-Shops Waren zu bestellen. Eine Frage konnte man in Menlo Park, am Hauptsitz von Facebook im Silicon Valley, an diesem Wochenende bislang jedoch nicht beantworten. Die Frage nach dem seit wann. Seit wann hatten die Hacker Zugriff auf diese Digitalschlüssel? Der Konzern teilte mit, man habe nicht nur das FBI eingeschaltet, sondern auch die Aufsichtsbehörden der USA und der EU informiert.